Bevor ihr in den Feierabend geht, hört mal alle her. Was gibt's denn? Ich muss gleich los. Hab's heute auch eilig. Dann mach ich's kurz. Morgen kommen zwei Informatikstudenten von der Universität. Wollen die bei uns arbeiten? Nein, sie schreiben ihre Abschlussarbeit zur Sicherheit der Daten in unserer Branche. Da sind sie bei uns richtig. Unser System wurde schon zweimal gehackt. Es gibt zu viele Einfallstore. Jetzt übertreib mal nicht, Thomas. Die Hacker sind uns immer ein Stück voraus. Ich sehe das wie Thomas. Wir müssen unbedingt was verbessern. Sowohl personell als auch in Bezug auf die Programme. Vielleicht hilft uns das Ergebnis der Abschlussarbeit in der nächsten Betriebsversammlung. Ganz sicher.